aufgeschaltet, Bänkende verpönt. Schluckst du keine Drogen, wirst du verhöhnt. Ich meine, ich hab's versucht, ich gab mir wirklich Mühe. Jetzt ergreife ich die Flucht, denn meine Ohren glühen. Monotonie, stundenlang, ergibt für mich keinen Sinn. Ich sage Nein zu Techno, ich bleibe wie ich bin. Ich frage nach dem Sinn für den Computerkrach. DJs schimpfen sich Musiker, dass ich nicht lach. Ich stehe lieber auf der Bühne, spiele mir die Finger wund. Für mich ist Techno ganz großer Schund. Ich meine, ich hab's versucht, ich gab mir wirklich Mühe. Jetzt ergreife ich die Flucht, denn meine Ohren glühen. Monotonie, stundenlang, ergibt für mich keinen Sinn. Sage Nein zu Techno, ich bleibe wie ich bin. Ich meine, ich hab's versucht, ich gab mir wirklich Mühe. Jetzt ergreife ich die Flucht, denn meine Ohren glühen. Monotonie, stundenlang, ergibt für mich keinen Sinn. Sage Nein zu Techno, ich bleibe wie ich bin. Ey DJ, mach doch mal die Scheiße aus. Ey, das ist so wirklich nicht mehr zu ertragen. Also es geht doch.